Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 192 an Schiller, Weimar, den 13. Juli 1796. Viel Glück zum guten Fortgang alles dessen, was sich aufs neue Lebendige bezieht. Grüßen Sie die liebe Frau und Frau Gevatterin. Zur Taufe hätte ich mich ungebeten eingestellt, wenn mich diese Zeremonien nicht gar zu sehr verstimmten. Ich komme dafür sonnabends, und wir wollen ein paar frohe Tage genießen. Leben Sie wohl! Heute erlebe ich auch eine eigne Epoche. Mein Ehestand ist eben 8 Jahre und die französische Revolution 7 Jahre alt. G. Die Kupferstiche zur Hirtsabhandlung sind in der Arbeit und sollen gut werden. Den einen wollte man nicht unter 4 Karolin machen, der andere soll etwas wohlfeiler kommen. Es ist freilich viel und genaue Arbeit daran. Knebel werde ich um Utz angehen.